Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen, Kapitel 11, Vers 1. Der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an Ehrlichkeit. Gott segne dieses Wort. Betrug und Ehrlichkeit. In diesem Kapitel hier aus den Sprüchen aus dem Alten Testament, Kapitel 11, lernen wir mehr, wie unser Herrgott Betrug sieht und wie er sich über Ehrlichkeit freut. Und hier möchte ich gerne nochmal, das ist also jetzt eben gelesen aus der Neues Leben, die Bibel, aus dem Hebräischen ist die Übersetzung: Trügerische Waagschalen sind dem Herrn ein Greuel, aber volles Gewicht hat sein Wohlgefallen. Gott segne dieses Wort. Also das ist aus dem Original Hebräischen. Und da geht es um Waagschalen und Gewichte. Also dass unser Herrgott alles genau präzis so geschaffen hat, dass es eben so sein soll, in Gottes Willen, dass Menschen oder wir Menschen, alle Menschen zu der Zeit und auch heute, dass wir uns an diese Prinzipien halten, an diese Gesetze. Und worum es hier geht, ist eben nicht nur um Betrug und Ehrlichkeit, was sehr, sehr wichtig ist, aber es geht besonders darum und vor allem um unseren Geist, unsere spirituelle unser spirituelles Wohlbefinden. Und wir, die wir zu Jesus Christus kommen, als reuige Sünder, wir wenden uns von der Sünde ab und gehen eine persönliche Beziehung mit Christus ein, sind uns mehr und mehr bewusst, wie denn also Betrug und Ehrlichkeit nun nicht nur unserem Herrgott dienen, aber eben auch, wie wir in unserer Beziehung mit anderen Menschen Betrug ablehnen in dem Sinn. Also es kann auch wirklich sein, dass manche Menschen wirklich Schwierigkeiten haben mit dieser Form der Sünde, also betrügerische Absichten haben und auch Schwierigkeiten haben, davon loszulassen. Aber da haben wir den Heiligen Geist, also der uns hilft, wie wir in und durch Jesus Christus wachsen, in unserer persönlichen Beziehung. Wir wenden uns von der Sünde ab und auch vom Betrug. Und er hilft uns dann, davon loszulassen. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Und hier möchte ich auch nochmal hinweisen auf das Neue Testament dann, wo Betrug und Ehrlichkeit auch wichtig sind und auch dargestellt werden. Geht mal rein ins Lukas-Evangelium im dritten Kapitel, Lukas-Evangelium Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Lest mal da, was dann der Johannes der Täufer zu sagen hat, also der Vorbereiter, bevor unser Jesus Christus kommt, zu Leuten, die Zöllner waren. Ja, Zöllner waren eben die Leute, die bestimmte Einnahmen genommen haben von ihren eigenen hebräischen Brüdern, ja, das waren die Zöllner zur Zeit Jesus, die dann Geld eingesammelt haben, also Steuern bezahlt haben, eingesammelt haben und das Geld dann einen Teil für sich selber behalten haben und dann den Rest an die Römer gegeben haben. Die Römer waren ja die eben zu der Zeit also politisch da in der Macht waren und geherrscht haben da über das israelitische Land, also Jerusalem und Umgebung, ja, Judäa, Galiläa, und es war ja alles, das ist das ganze Römische Reich gewesen, ja, und zu der Zeit. Und so haben die Zöllner eben Steuern eingenommen. Und lest mal durch, geht nochmal rein, Kapitel 3, Lukas 3, Vers 12 bis 14. Und lest dann nochmal, wo wir hier sehen, wo es im Psalm, in den Sprüchen heißt, Gott freut sich, dass Gott freut sich an Ehrlichkeit, wie das dann dargestellt ist in Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis 9, das ist die Begegnung zwischen Jesus, unserem Jesus Christus, als Gott im Fleische. Auf dem Weg nach Jerusalem kommt er in Jericho vorbei und geht mal rein in Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis 9 und schaut mal, was da passiert. Zacchaeus, ein Zöllner, und wie es sich denn da darstellt, wie sich der Herr, also Gott, unser Jesus Christus, an Ehrlichkeit freut. Und das nehme ich nicht vorweg, das liest mal selber durch. Es ist wirklich, wirklich unglaublich. Also aus dem Alten Testament hier, dann dargestellt und manifestiert, als Jesus da ist, als Gott im Fleische, Jesus mit Zacchaeus. Und Betrug und Ehrlichkeit sind in der Bibel ja, an so vielen Stellen zu erkennen. Und es hilft uns in unserem praktischen Leben. Und naja, geht mal selber rein, lest das mal durch. Und das ist schon bemerkenswert, was da passiert. Vor allem mit Zacchaeus, als er da auf unseren Jesus Christus trifft. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit aus den Sprüchen, was du zu sagen hast über Betrug und Ehrlichkeit. Die Einladung für uns ist zu kommen, wir als reuige Sünder, dass wir uns abwenden von der Sünde und ob das nun Betrug ist oder irgendwelche anderen Sünden auch, und zu dir kommen und in unserer persönlichen Beziehung zu dir wachsen, und du hilfst uns dann loszulassen von Sünde, Sündhaftigkeit und auch der Versuchung oder Versuchungen zu widerstehen. Und wir danken dir dafür, dass du uns diese Weisheit und Wahrheit gegeben hast. Und das macht uns Mut, zu dir zu kommen. Du lehnst keinen ab, ganz im Gegenteil, wie wir im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel lesen, Vers 1 bis 9 mit Zacchaeus, ganz im Gegenteil. Wenn reuige Sünder zu dir kommen, dann lehnst du niemanden ab. Und das ist eine unglaubliche Wahrheit und ein Segen für uns alle. Und wir danken dir dafür. Beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.